Schläfst du schon? Wer kann denn hierbei schlafen? Das ist alles ganz furchtbar. Ja, ich weiß, aber Gott, wenn wir immer nur wach sind, dann kommen wir auch nicht weit. Ich habe viel zu viel Angst, allein die Augen zuzumachen. Erinnerst du dich daran, was in der Lagerhalle neulich passiert ist? Wie könnte ich das vergessen? Tja, seitdem wir hier auf der Insel sind, ist es ja wesentlich entspannter. Also wir haben uns ja hier unser kleines Refugium aufgebaut, aber so wirklich sicher fühle ich mich hier nicht. Ich weiß, was du meinst. Gott, das ist so anstrengend. Ich weiß. Was ist eigentlich alles? Was ist das überhaupt? Was ist eigentlich passiert? Ich weiß es nicht. Ich wünschte, wir wüssten es, weil dann könnten wir andere warnen. Und vielleicht ist es ja bisher nur in Europa so, ja, dass es noch nicht auf andere Kontinente übergesprungen ist. Ich meine, das ist ja jetzt hier in diesem Podcast-Format ja jetzt nicht unsere Art, einfach nur irgendwelche wilden Theorien aufzustellen. Wir sollten da vielleicht mal wirklich drüber nachdenken. Ja, das müssen wir. Wir müssen rausfinden, was da los ist. Ja. Das sind wir den Leuten auch schuldig, dass wir ihnen, dass wir das aufklären, dass wir für die Nachwelt auch festhalten, ja, was hier passiert ist irgendwie, ne? Okay. Ja. Okay, lass uns mal überlegen, was wir beobachtet haben am Anfang, wie es angefangen hat. Also wenn ich kann mich an eine Zeit erinnern, ist schon ein bisschen länger hier, da habe ich damals noch gar nicht bei dir gewohnt. Ich bin ja so kurz bevor das hier alles losging, auch bei dir eingezogen. Mhm. Und wir sind zusammengezogen und dann mussten ja praktisch sofort fliehen, weil es ja da nicht mehr auszuhalten war. Aber eine Sache, die mich halt immer so ein bisschen irritiert hat, war, und da haben wir ja auch schon mal drüber, in einer Aufnahme drüber geredet, dass sich dein Karlchen so komisch immer selbstständig bewegt hat von Raum zu Raum und mit seinen großen Augen immer, ja, alles beobachten konnte. Und ich hatte ja die Theorie aufgestellt, dass das Spielzeug lebendig ist und vielleicht war das nur der erste Schritt. Also immer, wenn wir nicht gucken, bewegt sich das Spielzeug und vielleicht sind Seelen in das Spielzeug hineingegangen und vielleicht war das nur der erste Schritt. Also wenn ich so drüber nachdenke? Ja, das kann schon sein. Und die Spielzeuge wurden übernommen und immer, wenn man nicht hingeguckt hat, haben sie sich bewegt und das war nur die Testphase dafür, um später vielleicht auch Menschen zu übernehmen und deren Gedanken, nicht nur deren Gedanken, sondern auch deren Körper zu kontrollieren und ja. Ja. Erinnerst du dich, als wir sind doch auf dem Weg hier hoch an Tankstellen vorbeigekommen, erinnerst du dich? Ja, ja. Und da liefen ganz viele von diesen übernommenen Menschen rum. Wir mussten immer vorsichtig sein und aufpassen. Und es waren auch wahnsinnig viele Plüschtiere da. Erinnerst du dich an dieses Plüschkrokodil? So ein grünes? Ja. Oh Gott. Was könnte es gewesen sein? Die waren überall. Und überall gab es auch diese grünen Plüschkrokodile. Es war ja nicht nur an einer Tankstelle. Ja. Wir haben die an mehreren Orten gesehen, an mehreren Tankstellen. Ja. Ja. Und ich hab, weißt du noch, als Twitter noch ging, da hat jemand ein Foto gepostet, dass er sich so ein grünes Plüschtier geholt hat, so ein Plüschkrokodil. Du meinst, das war der Anfang, das war die erste Infektion? Ich glaube ja. Oh mein Gott, und diese Tankstellen gibt's überall. Ja. Dass die Plüschtiere auch überall gibt. Ich meine, naja, mittlerweile sind die ja international agierend. Die Vertreiber von Plüschtieren. Ich meine, früher waren die Steiftiere so ein regionales Produkt. Und die konnten sich auch nicht bewegen. Die hießen deswegen ja auch steif. Die hatten keine Muskulatur in sich und keine Knochen. Deswegen hießen die ja auch steif. Die waren also maximal hatten auch keine Gelenke oder Arme, die man bewegen konnte. Oder die waren steif festhalten. Das war dann die erste Entwicklung, dass die Gelenke dazu kamen und man den Kopf auch so drehen. Oh Gott, damit sie besser beobachten können, konnten sie den Kopf drehen. Es gibt doch auch Teddys mit Stimme, wenn man die umdreht, dann machen die doch so bäh. Vielleicht war das auch schon dann, also wie lange gibt es die seit dem 18., 19. Jahrhundert? Ja. Weiß ich nicht, also sehr lange schon Teddys, die Geräusche machen und Also nicht den Teddy, den gibt es ja seit Teddy Roosevelt, aber genau, so die Bären, die halt Geräusche von sich geben. Ja. Und vielleicht war das auch so der erste Trick, wo dann eben diese Seelen- oder Körperfresser angefangen haben, in Spielzeuge hineinzugehen, die zu kontrollieren, um dann später, also die haben ja wenig Artikulationsmöglichkeiten und um dann eben dann komplexere Menschen zu übernehmen, das erstmal zu üben. Weißt du, was mir auch gerade für ein Gedanke kommt, wenn, wenn quasi diese Körperfresserseelen, die von den Plüschtieren auf die Menschen übergegangen sind und die Menschen quasi ausgehöhlt haben, was ist da mit den Seelen von den Menschen passiert? Sind die in die Plüschtiere gewandert? Fand da ein Austausch statt, um das Vakuum aufzufüllen? Du meinst, erst sind die Seelen in die Plüschtiere reingegangen und dann in die Menschen und die Menschen zurück in die Plüschtiere. Das heißt, dass das Karlchen sich hier in der Wohnung bewegt, ist in Wirklichkeit ein Hilferuf? Das wäre möglich. Vielleicht war das, als wir geflohen sind, vielleicht wollte Karlchen deshalb mitkommen, weil vielleicht ist einer unserer Nachbarn da drin. Oh nein, die machen immer so leckeres Essen. Die hatten doch den Imbiss unten im Haus. Wie furchtbar, wenn wir zurückkommen, ist dieser Imbiss nicht mehr da. Wovon soll ich mich denn jetzt ernähren? Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Mir fällt gerade was ein. Was? Sie haben eine Schwäche. Pilze. Wo findet man Pilze? In asiatischen Gerichten? Auch. Na, auf Dachböden. Ja. Ein Spielzeug kommt doch auf Dachböden und bleibt dann da und verändert sich auch nicht. Das stimmt. Das heißt, wir müssen eigentlich die Menschen nur auf die Dachböden der Häuser bringen. Ja. Und dann werden die dort immobilisiert und vielleicht verschwinden die Seelen, die fremden Seelen von außerhalb, dann aus den Körpern. Und wir müssen die Plüschtiere da auch hinbringen, damit da nicht wieder die fremden Seelen rein können. Genau, damit wieder dieser Austausch auch stattfinden kann. Genau. Und damit die Plüschtiere aber auch nicht als Wirtskörper wieder zur Verfügung stehen, weil die dann auch voller Pilze sind. Und dann müssen wir allen sagen, dass sie die Plüschtiere nicht mehr waschen dürfen. Weil dann werden ja auch die Pilze weggewaschen. Richtig. Und diese ganze Hygienehysterie hat diesen Vormarsch. Du meinst Sagrotan steckt da mit drin. Sagrotan ist bestimmt von denen erfunden worden. Nein! Damit wurden alle Pilze überall in den Haushalten weghygienisiert. Das macht alles Sinn. Leute, ihr müsst es genau so machen. Macht es, wie wir euch das sagen. Dann könnt ihr diese Körperfresser loswerden. Das ist so wichtig. Genau. Lockt sie am besten, wenn ihr auf Gruppen von Körperfressern trefft, lockt sie irgendwie da hoch auf die Dachböden. Ja. Oder in Keller. Keller gehen auch. Da ist auch häufig Schimmelpilze zu finden. Deswegen sind die sind halt alle durch diese Pilze auch, die sind halt durch diese Hygienemittel, die halt einatmen, diese Dämpfe, sind die halt auch so langsam und so eintönig in ihrem ganzen Sein, weil die halt so komplett benebelt sind von diesem Sagrotan-Spray. Ja. Das hat ja mal so diesen Krankenhausgeruch. Das ist ja das, was davon, wenn man in so ein Krankenhaus geht, dann fühlt man sich ja auch nicht gut. Das kennt man ja. Genau. Und dann, das ist der Grund. Am besten besorgt ihr euch Duftbäumchen. Die riechen ja auch immer so chemisch. Genau. Mit denen könnt ihr über diesen Pilzgeruch auf den Dachböden und in den Kellern hinwegtäuschen. Genau. Und am besten, womit könnte man die da hochlocken? Mit Backofenspray. Ja, aber die müssen ja einen Grund haben, auf den Dachboden zu wollen. Was können wir da machen? Ihr müsst Krach machen, ihr müsst auf euch aufmerksam machen. Ihr müsst euch ungewöhnlich laut und anstrengend verhalten, damit sie auf euch aufmerksam werden. Wenn ihr euch so verhaltet, als hättet ihr seit 5 Morgen dann keinen Kaffee mehr getrunken, dann fallt ihr natürlich auch nicht auf. Richtig. Ihr müsst es mindestens zu zweit machen, besser noch in größeren Gruppen von 4, 5 Leuten. Ihr müsst aufeinander aufpassen, aber einer muss vorgehen und muss da Krach machen und auch sich aufmerksam machen, damit die Körperfresser kommen und ihn holen wollen. Und den Weg dahin müsst ihr mit Duftbäumchen pflastern, damit der Pilz- und Schimmelgeruch nicht auffällt. Und wenn die Sporen dann tatsächlich endlich anfangen, die Körperfresser aus den menschlichen Seelen raus. Und dann müsst ihr unbedingt sofort die Plüschtiere auch da hochschaffen. Genau. Oder schafft zuerst die Plüschtiere da hoch. Schafft erst die Plüschtiere auf die Dachböden und in die Keller. Und dann macht einfach die Dachbodenluken und die Treppen und alles, was irgendwie dahin führen könnte, verbarrikadiert ist. Und lasst die erstmal einen Tag oder 2 Tage da. Menschen können das aushalten. Und dann guckt nach, ob sich da irgendwas geändert hat. Ja. Also wenn ihr befallene Familienmitglieder haben sollte oder Freunde oder Arbeitskolleginnen, dann tut was. Dann versucht ihn zu helfen. Wir können es noch aufhalten. Wir können es vielleicht noch aufhalten. Wir müssen es versuchen. Schatz, ich hol die Plüschtiere. Du. Ich hol Karlchen. Und dann rechnen wir ab. Sobald ich weiß, wer in Karlchen ist, rechne ich mit ihm ab, weil der guckt uns bei Sachen zu, das geht ihm nichts an. Ja, hast du so recht. Da hast du so recht. Ich habe neulich beim Kartenspiel beim Quartettspiel zugeguckt. Der alte Spanner. Ja, immer wenn wir Autoquartett gespielt haben. Furchtbar. Ja. Aber wir haben eine Lösung gefunden. Wir werden das ausprobieren und genau. wir geben euch Bescheid. Es müsste aber funktionieren. Wenn ihr das hören könnt, wenn ihr irgendwie an diese Information kommt, verbreitet sie weiter. Vielleicht können wir es noch aufhalten. Es wird sicher eine Weile dauern, bis wir alle erwischt haben. Und ihr müsst aufpassen, dass ihr auch nicht Leute erwischt, die sich nur tarnen als Körperfresser, sondern solche, die wirklich besessen sind. Nicht, dass dann jemand von dem Schimmel im Keller Asthma bekommt. Genau. Seid vorsichtig, seid umsichtig, passt aufeinander auf und wehrt euch. Ihr schafft das. Ihr schafft das. Schatz, wir schaffen Karlchen. Wir schaffen Karlchen hierher. Schläfst du schon?